Sie sind Jahre zusammen, sie sind gemeinsam alt geworden. Und einmal fragt die Enkelin die Großmutter: Wolltest du dich jemals trennen? Und ob? Ich dachte mir, ihr seid glücklich zusammen. Sind wir doch auch. Oder vielleicht auch nicht. Oder nicht mehr. Als Anita jedenfalls Fred eines Tages in der Stadt nachgeht, findet sie Fred, der inzwischen nicht mehr arbeitet, in einer neuen Wohnung. Ob er hier wohnen will? Ich brauche einen Ort, wo ich nachdenken kann, sagt Fred, der das letzte Kapitel seines Lebens aufschlug. Er hat Prostatakrebs, inoperabel. Nachdenken? Nicht schlecht, aber ohne Anita? Nein, entweder die Wohnung oder ich. Satte Farben vor Schwarz, das Kinodebüt von Sophie Heldmann, Absolventin der Film- und Fernsehakademie in Berlin, ist eine Meditation über das Alter und den Tod. In gewisser Weise zeigt Satte Farben vor Schwarz auch eine Utopie über die Vollendung der Beziehung eines Mannes und einer Frau angesichts des Todes, mit einer Konsequenz am Ende des Films, die das Hochzeitsgelöbnis, bis dass der Tod euch scheidet, auf fast schockierende Weise radikalisiert. Bruno Ganz spielt nach seiner Darstellung des sterbenden Tiziano Terzani in »Das Ende ist mein Anfang« hier auf wunderbare Weise mit Senta Berger zusammen. Satte Farben vor Schwarz von Sophie Heldmann, herausragend. Lasciatemi cantare. Ich weiß nichts über dein Leben. Dinos Freundin Helene liegt mit ihrem Misstrauen nicht ganz falsch. Zunächst, Dino Fabrizis Leben ist das eines erfolgreichen Italieners, der im französischen Nizza eine Karriere als Autoverkäufer hinlegt. Kurzum, Dinos Leben in Olivier Barouts Film Fasten auf Italienisch könnte als perfekt gelten, wenn es nicht einen Haken gäbe. Dino ist gar kein Italiener und heißt in Wirklichkeit Murat. Seine Familie stammt aus Algerien, lebt in Marseille und glaubt ihrerseits, der Sohn mache in Italien Karriere. Ein Problem taucht allerdings da auf, als Murat seinen Pflichten als Sohn folgen will oder muss. Ich habe meinem Vater versprochen, an seiner Stelle den Ramadan zu machen. Das schaffst du nie. Der Freund liegt nicht falsch, denn was für Murat, den Araber, kein Problem wäre, entwickelt sich für Dino, den Italiener, ich lüge überhaupt nicht, zu einer existenziellen Hürde und für uns zum Stoff für reichlich Komik. Womit sich genau mit der Regisseur Olivier Barrault nicht zufrieden geben will. Barrault nämlich beschreibt Dinos, / Murats Versuch, die muslimischen Wurzeln mit der vorgeblich italienischen Existenz im gar nicht multikulturellen Frankreich auf den Nenner zu bringen, auch als eine Strategie, dem Drama des Migranten zu entgehen, als Araber gesellschaftlich nichts zu gelten. Gut, Tragödie und Komödie wollen nicht immer überzeugend zusammengehen, aber oberflächlich oder gar dumm ist dieser Film keineswegs. Fasten auf Italienisch von Olivier Barrault, empfehlenswert. Was ebenso für das Sozialmärchen We Want Sex von Nigel Cole gilt. Hier steht am Anfang tatsächlich das Based on a True Story, basierend auf einer wahren Geschichte, und zwar einem historischen Arbeiterkampf von 1968 und einem Klassenverhältnis, das Albert, der alte Gewerkschaftsfunktionär, gespielt von Bob Hoskins, Rita erläutert. Na, was ist, Albert? Spuck's aus. Überall in diesem Land bekommen die Frauen weniger. Und zwar nur, weil sie Frauen sind. Und zwar so lange, bis wir gleichen Lohn kriegen, ja. Denn die Arbeiterinnen im britischen Fordwerk Dagenham führen in We Want Sex alles andere als eine einfache, geschweige denn gleichberechtigte Existenz. Die 187 Frauen von Dagenham fristen mangels Klimaanlage nicht selten nur in Unterwäsche, ein äußerst hartes Working-Class-Leben in einer heruntergekommenen Fabrikhalle, um für die Autos die Sitzbezüge zu nähen. Und irgendwann reicht es dann einfach. Dieser Streik hat im Grunde nur ein Ziel: Fairness. Ja. Gleiche Bezahlung oder gar nichts. Schon in seinen vorherigen Filmen Calendar Girls und Grasgeflüster macht der Regisseur Nigel Cole sozialrealistisches Kino. Arbeiter, hier in We Want Sex, Arbeiterinnen und Kino, beides gehört bei Nigel Cole zusammen. Also gibt es kinogerecht Sally Hawkins, den Star aus Mike Lees Happy Go Lucky, die sich als Rita, junge Mutter, Ehefrau und Dagenham Näherin, von einer fast schüchternen Befürworterin zu einer selbstbewussten Führerin des Arbeitskampfes entwickelt. Euch reitet doch der Teufel. Gleiche Bezahlung? Vielleicht kann man Nigel Cole vorwerfen, dass er mit der umwerfenden Sally Hawkins all unsere rationalen Einwände gegen dieses Moment der Vorhersehbarkeit im Film übertüncht. Klar, ein Märchen, ein Sozialmärchen mit gutem Ausgang. Aber das Kino ist nun mal immer der Ort zum Träumen. We Want Sex erzählt nämlich von Solidarität und Zusammenhalt.